Dialoge, Seite 77. Die Hauptsache ist, durch Kabinettsintrigen alle Fäden der europäischen Politik zu verwirren, indem man die Staaten, mit denen man verhandelt, gegeneinander ausspielt. Glaube nicht, dass diese Doppelzüngigkeit einem Herrscher schaden könnte. Alexander VI. Unterließ es niemals, in seinen diplomatischen Verhandlungen zu täuschen, und er hatte stets Erfolg, so beherrschte er die Wissenschaft der Verschlagenheit. In der sogenannten offiziellen Sprache jedoch muss man gerade entgegengesetzt vorgehen, und hier kann man nicht genug Ehrbarkeit und Entgegenkommen zur Schau tragen. Die Völker, die nur den äußeren Schein der Dinge wahrnehmen, werden dem Herrscher, der es versteht, sich so zu benehmen, den Ruf der Weisheit verschaffen.